Oh, it's good to see everyone this morning. Einfach schön, euch alle hier heute früh zu sehen. As Georgie mentioned, we'll continue with last week's theme. Und wie der George bereits erwähnt hat, wir werden weitermachen mit dem Thema von letzter Woche. And think about this for a moment. If I were to ask you the question, what is life's purpose? How would you answer? Vielleicht könnt ihr im Moment mitdenken. Vielleicht würde ich euch die Frage stellen. Was ist eigentlich der Sinn, der Zweck des Lebens? Was wir denken? There are many possibilities. Da gibt es viele Möglichkeiten. But I believe we find the answer in Jesus' words in Matthew 22. Aber ich glaube, dass wir die Antwort dafür in den Worten Jesu finden in Matthäus Kapitel 22. In verse 37 he says this. In dem Vers 37 sagt er Folgendes: That you shall love the Lord your God. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. With all your heart. Von ganzem Herzen, all your soul, mit deiner ganzen Seele, all your mind, mit deinem ganzen Verstand. And in Matthew 12 he adds this, all your strength. Und Matthäus 12 heißt es auch noch mit deiner ganzen Kraft. So if we look back to these words, und wenn wir da einmal noch mal drauf schauen auf diese Worte, we find that according to Jesus, life's purpose, dann finden wir, dass gemäß Jesu is very simple. Der Zweck des Lebens ganz einfach ist. Yes, it's about loving God. Da geht es darum, Gott zu lieben and loving people. Und einfach Menschen. I like Jesus because he kept things very simple and practical. Ich liebe Jesus, weil er einfach die Dinge ganz einfach gehalten hat und ganz praktisch. It's about caring for people deeply. Da geht es darum, sich einfach ganz tief um andere Menschen zu sorgen und zu kümmern. Getting connected to each other. Dass eine echte Verbindung miteinander entsteht. People doing life together. Dass wir als Menschen auf das Leben gemeinsam erleben. And we believe that can best happen in small groups, in life groups. Und wir glauben, dass das am besten in kleinen Gruppen, in diesen life groups, in Lebensgruppen geschehen kann. But it begins first of all for you and I with our relationship to God. Aber zuallererst beginnt das natürlich für euch und auch für mich mit unserer Beziehung zu Gott. And then secondly, when you have that right, und wenn das dann stimmt und funktioniert, it's about you and I in loving right relationships with one another. Dann geht es darum, dass wir miteinander richtige, aufrichtige, liebende Beziehungen haben zueinander. Now the devil in the world will try to persuade and convince us. Der Teufel und auch die Welt wird versuchen, uns davon zu überzeugen. That life's purpose is about many other things. Dass der Lebenszweck eigentlich in vielen anderen Dingen eher läge. But you know what? There's never enough money. Ah, wisst ihr was? Da gibt es nie genug Geld. There's never enough stuff. Nie genug Kram, was auch immer. Enough success. Oder genügend Erfolg. No, nothing can really be a substitute for God's purpose. Dass das ein Ersatz sein könnte für den Sinn und Zweck Gottes in unserem Leben. So don't be fooled or led astray by the world or the devil. Also lasst euch da nicht täuschen oder zum Narren halten von der Welt oder dem Teufel. God's purpose is simple. Loving God and loving others. Gottes Zweck ist ganz einfach. Ihn, das heißt Gott zu lieben und einfach unseren Nächsten. Now of course it doesn't come automatic. It's not instant in our life. Natürlich geschieht das nicht so automatisch, dass es einfach so aus uns herauskommt. Remember, Jesus said it's about loving God. Aber noch einmal, Jesus sagt, es geht darum, Gott zu lieben. With all our heart, soul, mind and strength. Nämlich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, now, mit ganzer Kraft und Verstand. Yeah, this is a lifelong learning process. Das ist ein lebenslanger Lernprozess. And God gives us grace. Und Gott gibt uns dafür seine Gnade. But we need to be growing in this each day as believers. Aber das ist etwas, worin wir wachsen müssen, nämlich in dieser Gnade. The point he's trying to make here is that it's about all of you. It's your whole being, your whole person is involved here. Den Punkt, den er macht, ist, dass es einfach um dich als ganze und vollständige Person geht. It's not just a part of you. Das ist nicht einfach nur ein Teil von dir. It's your whole person. Es geht da um deine ganze Person. No, it's not about going to church more. Das ist einfach nicht, dass man nur vielleicht mehr in die Gemeinde gehen würde. About praying more or reading your Bible more. Und einfach nur mehr betet oder vielleicht mehr die Bibel liest. Though all of these things are good and part of the Christian life. Ja, all diese Dinge sind gut und auch Teil des christlichen Lebens. It's really about God being the focal point of my life. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass Gott einfach der Mittelpunkt meines Lebens ist. He's your number one passion. Dass er einfach deine Leidenschaft Nummer eins ist. And if he is, und wenn er das ist, then his love for us, dann ist seine Liebe für uns and then our love for him, und unsere Liebe für should, ihn. Should then be flowing out to one another. Diese Liebe aus dieser Beziehung heraus, die fließt dann auch über in unserem Leben miteinander. At least that's how he intended life to be. Denn das ist ja die Art und Weise, wie er das Leben beabsichtigt hat. In Romans 5:5, in Römer Kapitel 5, Vers 5, says that God's love has been poured out into our hearts. Da heißt, dass Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen ist. But it's not meant to just stay there. Aber es geht ja nicht darum, dass dann einfach dort bleibt. Because in John 13, verse 35, denn Johannes Kapitel 13, Vers 35, it's meant to be poured out to others. Da wird uns gezeigt, dass es eigentlich gedacht ist, dass diese Liebe einfach ausgegossen wird gegenüber anderen. Jesus said this. Jesus hat Folgendes gesagt. This is how everyone will recognize that you are my disciples. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. When they see the love that you have for one another. Wenn sie einfach die Liebe sehen, die ihr füreinander habt. Now, when our life comes to an end, wenn unser Leben irgendwann ein Ende findet, it's not going to matter the house that we owned or the nice car that we drove. Wird es keine Rolle spielen, was für ein Haus wir da besessen haben oder vielleicht welches Auto wir gefahren haben. How much money we made and saved in our konto. Wie viel Geld wir vielleicht da gespart haben und wie viel wir da auf der Kante haben. No, those things won't really matter in the end. Und das sind eigentlich Dinge, die dann gar nicht mehr zählen werden in dem Moment. It's not what we possessed in this life. Ist nicht das, was wir in diesem Leben besessen haben, what we fulfilled, oder was wir vielleicht irgendwie erfüllt haben, how successful we were, oder wie erfolgreich wir da gewesen sind. According to Jesus, what really matters, gemäß der Worte Jesu, was wirklich zählt, is that we loved God and we loved people. Dass wir Gott geliebt haben und dass wir Menschen geliebt haben. And that's why we believe in life groups. Und deshalb glauben wir an diese Life Groups. We believe that they're vital to the future and to the growth of this church. Wir glauben, dass sie ganz lebenswichtig sind für die Zukunft und auch für das Wachstum dieser Gemeinde. Because in a church made up of small groups, denn wenn eine Gemeinde besteht aus diesen kleinen Gruppen, aus diesen Life Groups, it's a place where we can learn together to love God and each other. Dann haben wir jeder auch einen Platz, wo wir das lernen können, Gott zu lieben und auch einander. More than we already do. Und darin wachsen einfach, dass das immer mehr wird, als es bisher der Fall war. So if you're not in a life group, I encourage you to try one. Also wenn ihr noch keine Life Group habt, dann möchte ich euch einfach ermutigen, da einzusteigen. And see what it will do for you and what God will do through you for others. Und dass ihr dann einfach erleben könnt, was Gott einfach dafür euch bewirkt und was Gott dann durch euch bewirken kann für andere. Because in the end, denn am Ende, loving God and loving others is what will really matter. Gott geliebt zu haben und eben andere wird das sein, was wirklich gezählt hat. It will not be what you take to heaven, but who. So wird es nicht sein, was du vielleicht glaubst, in den Himmel mitzunehmen, sondern wen. Okay, we have a little video to show you right now. Wir haben ein kleines Video vorbereitet. So you can hear what's been happening in some of the life groups of Ihr könnt ja sehen, was da in diesen Life Groups geschieht. Um mit dem Johannes zu sprechen, den wir auch auf dem Video gesehen haben. When Johannes was on the video and just to speak with him. Life Groups, das ist Essen, Kleingruppe und wieder essen. Life group, it's eating, small group meeting and then eating again. Man könnte das nur noch so optimieren. You can, you know, optimize that. Wenn wir so wie zu Jesu Zeiten nicht bei Tisch sitzen würden. When it was like in Jesus's time, you know, we didn't sit at the tables. Sondern zu Tische liegen. We just were laying at the tables. They were just laying at the tables. Weil dann wär's Essen. Because then they ate. Life group. And life group. Essen. Eat. Und Siesta. And Siesta. Okay, Spaß beiseite. Ich habe mir über Folgendes Gedanken gemacht. I had the following thoughts. Wenn wir uns in Life Groups treffen, when we meet in life groups, was passiert dann in der unsichtbaren Realität? What happens in the unseen realities? Was passiert in dieser unsichtbaren Realität, in der Engel leben? What happens in the unseen world where the angels live? Was passiert in dieser unsichtbaren Realität, wo der Heilige Geist wirkt? Or where the Holy Spirit works? What happens there? Wenn wir uns in Life Groups treffen, when we meet in life groups, welche geistlichen Gesetze kommen da zur Anwendung? What spiritual laws are there that are applied? Und was bewirken sie? And what are the effects of them? Zunächst möchte ich da kurz eine persönliche Erfahrung mitteilen. I want to share a personal experience. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein relativ junger Christ war. I can remember, as I was a young Christian. Das war 94, 95. 94, 95. Da war ich mit allem, was ich von unserer Kanzel hörte, einverstanden. From what we heard from the pulpit, I was in agreement with everything. Pastor Rob und andere Lehrer, Pastor Rob and other teachers, haben alles so praktisch anwendbar und logisch unterrichtet, dass ich zu allem Ja und Amen gesagt habe. They taught so applicable and practical teaching that I said, of course, yay and amen. Es gab nur ein Thema, but there was one subject, das für mich rotes Tuch bedeutete. That was like a red flag. Und dieses Thema war Fellowship. And this subject was fellowship. Ich habe mir damals gedacht, okay, ich gehe Sonntag in den Gottesdienst. I thought to myself, okay, Sunday I go to church. Ich gehe in die Bibelschule. I go to Bible school. Ich stelle mich sogar auf die Straße und sage den Leuten, dass Jesus lebt. I'll even stand on the street and tell people Jesus lives. Aber bitte, mein Privatleben, das gehört mir. But please, my private life, it belongs to me. Das muss ich jetzt nicht auch noch mit Menschen aus der Gemeinde verbringen. And does that mean I have to even, you know, spend time with people in the church outside of church time? Und dann machte ich eine wundersame Erfahrung. And then I had a wonderful experience. Ich war eines Abends eingeladen zu einem Hauskreis. One evening I was invited to a house. Und wie gesagt, nachdem Fellowship für mich eher so ein Anathema, also kein Thema war, habe ich lange nachgedacht, soll ich dort jetzt hingehen oder nicht? I thought long, should I go or should I not go? Und der ausschlagende Gedanke dann, warum ich hingegangen bin, and, you know, the reason why I ended up going, war, was, vielleicht treffe ich dort ja meine zukünftige Ehefrau. Maybe I would meet my future wife. Das war die Motivation, warum ich an diesem Abend teilgenommen habe. That was the reason I wanted to go and participate in this evening. Die wundersame Erfahrung war, the wonderful experience was, als ich von dort weggegangen bin, as I left there, natürlich hatte ich nicht meine zukünftige Ehefrau dort getroffen, naturally I didn't actually meet my future wife, aber dieses Thema war einfach weg aus meinem Kopf. But this subject, it was just gone from my thoughts, my head. Und anstelle von diesem Gedanken war da einfach Freude. And in place of this thought was actually joy. Freude, Frieden. Joy, peace. Ich hatte einfach genug. It was great. It was enough. Was ist damals geschehen? And what happened? Und es geschieht immer noch, also in meinem Leben, wenn immer ich Fellowship habe. And it happens again and again each time I have fellowship. Übrigens, damals 95 gab es dieses Wort Kleingruppen, zumindest im Kontext unserer Gemeinde noch nicht. Yeah, just to tell you something that in 94, 95 we didn't even have this expression small groups. You know, in relationship to fellowship. Wenn immer einfach Gemeinschaft unter Christen geschieht, whenever there's fellowship amongst Christians, dann bin ich nachher irgendwie, weiß nicht, so gut drauf. You know, afterwards I'm like, I'm so happy about it. Was passiert da? What happens then? Ich glaube, die Antwort finden wir in Matthäus 18:20. I think the answer is in Matthew 18:20. Da steht. It says. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. For where two or three have gathered together in my name. Also nicht wo zwei oder drei oder mehr versammelt sind, weil sie kegeln gehen. You know, not like where two or three are together where they go bowling. Oder weil sie eine Grillparty haben. Or they have a party, a grill party. Sondern weil sie sich um Jesu Willen versammeln. But they're there because of Jesus' name. They're there for Jesus. Was ruhig bei einer Grillparty geschehen kann. Which actually can happen at a barbecue. Aber um Jesu Willen treffen wir uns. But it's for Jesus' sake that we're meeting. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. For where two or three are gathered together in my name, I'm there in their midst. Hier sehen wir, wie so ein geistliches Gesetz zur Wirkung kommt. Here we see where a spiritual principle comes into effect. Es hat nämlich drei Schritte. There's like three steps. Wir befolgen in der sichtbaren, natürlichen Welt Anweisungen, die uns die Bibel gibt. We see in the natural world. We do what the Bible tells us. Right. We do what the Bible tells us to do. Das bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. And that affects something in the unseen world. Schritt 2, und das wiederum hat Auswirkungen in der sichtbaren Welt. Yeah. Step 2, and the things that we do in the natural and now in the seen world, in the visible world, there are effects in the unseen world. Okay, noch einmal. In der sichtbaren Welt. In the visible world. Tun wir Dinge, die uns die Bibel empfiehlt. We do things that the Bible recommends. Mit einem Wort, wir versammeln uns. With one word, we gather together. Im Namen Jesu Christi. In the name of Jesus. Das hat dann Wirkung in der unsichtbaren that Welt. Has effects in the unseen world. Nämlich, Jesus Christus ist dann mitten unter uns. Which is that Jesus Christ is in our midst. Und wenn Jesus Christus unter uns ist, and when Jesus is in our midst, dann geht es uns gut. Then it goes good for us. Auswirkungen in der natürlichen Welt. It has effects in the natural world, in the seen world. Okay, also das nenne ich geistliches Gesetz. Wir tun etwas, was uns die Bibel empfiehlt. I'm calling that a natural principle. We do things that the Bible tells us to do. Und wir ernten Übernatürliches. And we reap something that's supernatural. Freude, Frieden. Joy, peace. Liebe. Love. Für meinen nächsten Punkt, den ich bringen möchte, for the next point, müssen wir uns ein bisschen den Paulus ansehen. We have to look at Paul a little bit. Dieser Paulus war ja eigentlich ein Superman. Paul was a Superman. In Ephesus hat er mit wilden Tieren gekämpft. In Ephesus he fought with wild animals. Er wurde in den dritten Himmel entrückt. He was raptured into the third himmel, heaven. Hörte dort Dinge, die er mit menschlichen Worten nicht wiedergeben konnte. And he said you can't even express it in words how it happened. In der Apostelgeschichte 19,12 steht geschrieben, dass man seine Kleidung, seine Schweißtücher Menschen aufgelegt hat und die wurden geheilt und böse Geister fuhren aus ihnen aus. And in Acts 19,12, just handkerchiefs that he had and he touched people with, they were healed and demons were fled from him. Also im Vergleich zu Paulus ist Bruce Willis eine Null. It's like if you compare Paul is plus and everything else is zero. Und dieser the world is zero. Paulus, ja. And this Paul, der schreibt jetzt Folgendes im Römerbrief 1,11. He wrote the following in Romans 1,12. Er schreibt, denn ich sehne mich danach, euch zu sehen. For I long to see you. Ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. So that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. Wer, wenn nicht Paulus, hätte solches tun können? Who could do that besides Paul? Menschen zu stärken. To strengthen people. Den Menschen Zeugnis zu geben. To give witness to people. Also ich bin sicher, wenn man mit dem Paulus zusammengesessen wäre, wäre einem nicht fad geworden. Und dann schreibt er, damit ihr dadurch gestärkt werdet. And then he wrote that I may be encouraged together with you. Damit ihr dadurch gestärkt werdet. Oh, that you may be established. That you may be established. Und dann in Vers 12 kommt's aber. And then in 12 it says. Da schreibt er oder besser. Or better. Damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Durch euren und meinen Glauben. That I may be encouraged together with you, while among you, each of us, by the other's faith, both yours and mine. Right. Eine andere Übersetzung sagt, another translation says, ich möchte euch ermutigen, I want to encourage you, aber auch selbst durch euren Glauben ermutigt werden. But I want to be encouraged myself through your faith. Mit anderen Worten, in other words, durch den Glauben, der im anderen ist, through the faith that's in others, werden wir selbst aufgebaut. We're built up ourselves. We are encouraged ourselves. Das sehe ich auch so ein geistliches Gesetz. And that's also a spiritual law. Weil Glauben ist an und für sich etwas Unsichtbares. Because faith is invisible. Hebräerbrief steht, Glauben ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. And in Hebrews 11 it says, you know, faith is a substance of things that we don't see, evidence of things we don't see. Und ein Nichtzweifeln an Dingen, die wir nicht sehen, das ist unheimlich schwer für uns Menschen. It's really difficult for people to believe on things that they don't see. Mit anderen Worten, wenn wir uns in Live-Gruppen treffen, in other words, like when we meet in life groups together, dann geschieht da ein gegenseitiges Aufbauen im Glauben. What happens is there is a two-sided encouragement, strengthening of faith. Und also ich brauche das. And I need this. Obwohl ich denke, dass ich einen gesunden Umgang mit der Bibel habe. And even though I think, yeah, I have a healthy access to the Bible. Ich brauche das, dass mich andere aufbauen. I still need it. I need it to be built up by others. Weil in dieser Welt. Because in this world. In dieser Welt kannst du mit also sie Arbeitskollegen darüber reden. You know, you can talk with your work colleagues. Sag, wisst ihr, dass im Jahr 2012 der Maya-Kalender aus ist? You know that in 2012 the Maya calendar is over. Und dass da wahrscheinlich die Welt untergehen wird? And that the world will be destroyed. Wenn du denen das sagst, ja, sie reden mit dir und diskutieren. If you talk to your work colleagues about that, they're going to debate with you. Wenn du fragst, wann glaubst du, dass Jesus zurückkommt? And then when you say, when do you think Jesus is coming back? Glaubst du, wird es beim Fest der Trompeten sein? Do you think they're going to like pray with you? Dann schauen die alle komisch an und du bist und meistens ist die Konversation aus. They just look at you kind of strangely and then most of the time the conversation's over. Das heißt, mein Glauben kann einfach nur in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen aufgebaut werden. My faith can only be built up when I'm with other believers. Ich habe jetzt vor kurzem so einen Kurs gemacht. Recently I did a class. Wo es um Konfliktmanagement, Projektmanagement ging. Conflict management, project management. Also ein bisschen Ausflüge in die Psychologie. A little bit of psychology. Und nach diesen Ausflügen in die Psychologie. And after this trip that I took about, you know, this little thing I took about psychology. Wenn ich dann wieder so in mein Denken hineinkam. What came into my thoughts again? Und an irgendwelche biblische Themen gedacht habe. And I was thinking about Bible subjects. Bin immer selber oft wie vom Mars vorgekommen. You know, I was just like, I'm how I follow the crowd. Erst hat man da diese psychologischen Fakten und die stimmen ja auch irgendwo. You know, you look at these psychological facts and yeah, they're right. Und dann zu denken, wann ist die Entrückung? Das ist dann zwei so verschiedene Welten. When is the rapture going to be? And it's like these two different lives. Okay. Im Kolosser 3,16 and in Colossians 3,16 steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. And it says, let the word of Christ dwell in you richly. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. As you teach and admonish one another with all wisdom. Die Bibel sagt, dass wir Pastoren und Lehrer haben, die uns lehren und aufbauen sollen. The Bible says that we have pastors and teachers that encourage us and teach us. Und hier steht aber, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. And here it says that we should admonish and teach one another. Und ich denke, die Small Group ist oder Life Group ist genau der Platz, wo das geschehen kann oder könnte. And I think that's exactly where the life groups come into focus. Weil ich denke, dass wir diesen Punkt ziemlich oft übersehen. And I think we overlook this point. Und ich möchte da einen Appell an die Kleingruppen, Live-Gruppenleiter einmal abgeben. You know, and I want to just give a little point to the life group teachers. Dass wir wirklich jeden, der in unseren Gruppen ist, dazu ermutigen. That we really encourage each one in our life groups. Dass er etwas aus dem Wort ausgräbt und mitteilt. That he actually takes something from the word and shares it. Hebräer 10,24. And Hebrews 10,24. Und lasst uns aufeinander Acht haben. And let us consider one another. Und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. And consider how to stimulate one another to love and good deeds. Das ist, glaube ich, auch große Aufgabe unserer Klein- oder Lebensgruppen. I think this is one of the greatest tasks from our life groups. Weil wo wird man in dieser Welt zu guten Werken oder zur Liebe angeregt. You know, how are we stimulated, you know, in the world, how do we get any kind of stimulation to do good works and to love one another? In dieser Welt geht's nur darum, wie kriege ich das meiste aus allem raus? Yeah, it's like in the world it's mostly about me and how do I get everything for me? Und das Geben seliger als Nehmen ist. And to bless people and to give and take. Dazu werden wir in dieser sichtbaren Welt wahrscheinlich nicht angeregt werden. We just don't get it in this visible world. How to give and receive. Okay, und mein letzter Punkt. Last point. Im Psalm 133. In Psalm 133. Steht: Siehe, wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. He says, see how wonderful and great it is as brothers live together. Und im Vers 3 steht dort, denn dort befiehlt Gott den Segen hin. Because in verse 3 it says, because there God commands a blessing. Dort befiehlt er ewiges Leben hin. And he commands eternal life there. Laut Johannes 17,3, ewiges Leben bedeutet, Gott zu kennen. And in John 17,3, eternal life means to know God. Und Jesus Christus, den er gesandt hat. And to know Jesus Christ, who he sent. Und die Klein- oder Life Group. And the Life Group. Das ist einfach der Platz, wo wir, ja, wie wir es auch so gehört haben im Video, Jesus am besten kennenlernen können. It's really the place, like we heard in the video, to get to know Jesus better. Weil er mitten unter uns ist. Because he's in our midst. Dann. Gut, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht, wenn wir uns in Life Groups treffen. We spoke a little bit about what happens in the unseen world when we're together in the Life Group. Und jetzt werden wir sehen, and now we're going to see, welche Auswirkungen what the effects are, das in unserem natürlichen Leben hat. That happens in our natural seen world. Nicht zu verachten, was da für Veränderungen geschehen können. It's incredible things that can happen. Ja, ich denke einfach, dass wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich unter ihnen. You know, when you think just where two or three are gathered in my name, you know, I'm in the midst. Ich denke, das ist einfach die Definition für Life Group. And I think that is the definition for Life Groups. Und das ist das, was wir, wonach wir uns sehnen, was wir uns wünschen. And that's what we really desire for each. Mir fällt jetzt noch etwas ein, was ich vergessen habe. And something that I've forgotten. Was mir sehr am Herzen liegen würde, if it's on your heart, ist, wenn in unseren Life Groups, if in our Life Groups, wenn wir diese leere Sesselpolitik betreiben würden, when we would have this empty chair policy, nämlich, dass wir da immer einen leeren Sessel haben, that when we always have an empty chair in the Life Group, von dem, also wo wir Gott bitten, dass er diesen Sessel doch füllen möge mit einem Menschen. Where we ask God that God would fill this chair with somebody. Das heißt, dass wir nicht inklusiver Club bleiben. That we would not stay in an exclusive group. Sondern ein inklusiver. But, ja? But we would be an inclusive group. Okay. Beten wir noch zum Abschluss. And let's pray one more time before we close. Lieber Vater im Himmel, dear Father in heaven, wir wollen dir so danken, dass wir deine Kinder sind. We're so thankful that we are your children. Wir wollen dir danken, dass du jedes Haar auf unserem Haupt kennst. And that you know everything about us. Und Vater, wir möchten dich jetzt bitten, and Lord, we want to ask, dass du unserem Pastor und seiner Frau, that you bless our pastor and his wife, sowie allen anderen, die auf Urlaub oder auf Reisen sind, and each one that's on vacation or traveling, Herr, dass du sie segnest mit einer schönen Zeit, that you bless them with a great time, mit dem Geschenk, dich mehr und mehr kennenzulernen, with the gift of getting to know you more and more, mit Gesundheit und Erholung, with health and refreshness, und für uns, die wir hier in Wien sind, and for those of us that are still here in Vienna, Vater, bitten wir dich, dass, Father, we pray, egal wo wir sind, that it doesn't matter where we are, ob es auf unserem Arbeitsplatz ist, if it's at work, ob es zu Hause ist, or at home, ob der Urlaub noch vor uns liegt oder schon hinter uns, if our vacation is in front of us or behind us, Vater, gib, dass die Freude an dir unsere Stärke sein möge. Father, please give us the joy in you that which is our strength. Das bitten wir dich im Namen Jesu. And we ask that in the name of Jesus. Amen. difficult transition, but you'll see in a moment why I ask this question. Das ist ein vielleicht nicht so einfacher Übergang, den ich jetzt mache, aber ihr werdet gleich erkennen, warum ich da diesen Punkt gemacht habe. So I want you to ask the person next to you. Ich möchte, dass ihr einmal die Person neben euch da etwas fragt. Did you shower before you came? Hast du dich geduscht, seriously, ask bevor du herkamst? Because you see, men and women are different. Ihr könnt schon daran erkennen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. And my guess is most of the women said yes. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Frauen ja gesagt haben. Because for women, shower is a necessity. Also für Frauen ist einfach die Dusche etwas ganz Lebensnotwendiges. And for men, it's more like, it's optional. Und für Männer ist es so, naja, okay, so eher optional. Men and women are different. Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich. To celebrate, women, scream and clap and hug each other. Wenn sie irgendwas feiern, die Frauen, sie schreien ein bisschen, sie kreischen, sie umarmen sich, sie lachen miteinander. And guys were a little more cool. Die Männer sind ein bisschen cooler drauf. If you've ever watched a sports match, wenn du jemals bei einer Sportveranstaltung warst, we just kind of pound our chest, Wir stehen da und wir schlagen uns auf die Brust. Women love shopping. Frauen gehen einkaufen. Men don't. Männer nicht. We prefer barbecues. Wir lieben es lieber zu grillen. And there's a phenomenon that happens during barbecue. Da gibt es ein besonderes Phänomen, das geschieht genau bei diesem Grillen. It only takes one guy to barbecue. Es braucht nur einen Mann beim Grillen. But somehow three or four or five guys gather around with their drinks. Also es braucht nur einen, der das Barbecue macht, aber sofort sind 3, 4, 5 Leute da, die sich da versammeln und noch ein Getränk in der Hand haben. And say really obvious things like, there's the chicken. Und dann wirklich sehr offensichtliche Dinge praktisch von sich geben. Okay, das ist Hühnchen. Might want to turn the sausages over. Naja, vielleicht magst du mal umdrehen, die Würstchen. The steak's burning. Naja. Das Steak, das brennt schon ein bisschen. Very stupid, unnecessary things. Irgendwie ein bisschen doofe Sachen praktisch, eigentlich unnötig. Men and women are different, yeah. Männer und Frauen sind einfach anders. Lastly, women love to share their emotions. Frauen lieben es, ihre Gefühle auszudrücken. And men were kind of scared of that. Wir Männer sind ein bisschen erschreckt davor. So men and women are different, but we also have different needs. Männer und Frauen sind unterschiedlich, und das drückt sich auch in unseren Bedürfnissen aus. Last week, Anthony and I spoke about. I'll take a step back. There's different needs for joining a life group, different for men and women. Und es gibt da unterschiedliche Gründe, warum vielleicht Männer oder eben Frauen in eine life group gehen. Last week, Anthony and I spoke about 3 main reasons for life groups, why they are needed. Letzte Woche haben Anthony und ich darüber gesprochen, 3 hauptsächliche Gründe, warum man in so eine Live-Gruppe hineingehen sollte. There's a need to keep things small in a fast-growing church like CIG. Es ist wirklich notwendig, in einer stark wachsenden Gemeinde wie der CIG, die Dinge auch persönlich und klein zu halten. And there's a need to tackle this loneliness. Und da ist auch eine Notwendigkeit, einfach diese Einsamkeit zu überwinden. And there's a need for a vessel of spiritual growth. Und es ist auch eine Notwendigkeit, einfach ein Gefäß zu haben für geistigen Wachstum. And for me, it's all about this vessel of spiritual growth. Und bei mir geht es einfach darum, dass ich denke, man braucht einfach ein Umfeld und ein Gefäß für geistiges Wachstum. For me, it's all about going deeper in the Word. Für mich geht es einfach darum, dass man in die Tiefe geht im Wort. I'll just tell you by at our open group at Starbucks. Und ich möchte euch erzählen von einer offenen Gruppe beim Starbucks. We finished the book of Mark, which is Jesus gives us this model of servanthood. Da haben wir gerade das Markus-Evangelium abgeschlossen, wo uns Jesus einfach so ein Vorbild abgibt für Dienerschaft. And calls us to radical discipleship. Und er beruft uns auch damit in eine radikale Jüngerschaft hinein. And we started now the book of Ruth. Jetzt haben wir mit dem Buch Ruth begonnen, where Boaz is romancing Ruth. Wo der Boaz einfach ganz romantisch hinter der Ruth hinterher ist. And gives us this picture of how Christ romances each one of us and redeems each one of us. Und das ist ein Bild dafür, wie Christus einfach in voller Liebe und Verliebtheit uns hinterhergeht. In the committed group on Saturday, we finished the book of Daniel. Also eher verbindlicheren Gruppe oder speziell verbindlicheren Gruppe haben wir gerade das Buch Daniel abgeschlossen. And there's an incredible amount of prophecies that have already come true in the book of Daniel. Und da finden wir unglaubliche Fülle an Prophezeiungen, die bereits sich erfüllt haben in dem Buch Daniel. And it transitions in chapter 11 to where the things in the future that will come true. Und da gibt es dann einen Übergang im Kapitel 11, wo wir dann plötzlich Prophezeiungen finden, die für uns auch noch in der Zukunft sich erfüllen müssen. So cool to see all these things throughout history coming true and knowing that because of that we can trust God with our own personal life. Das ist einfach so super zu sehen, in der gesamten Geschichte einfach immer wieder sich diese Dinge erfüllt haben und wir dann damit auch ein tiefes Vertrauen in Gott gewinnen können, dass auch in unserem Leben sich Dinge erfüllen werden. And now we are in Ecclesiastes. This is like wisdom literature. Und jetzt sind wir im Prediger und das gehört zu den Weisheitsbüchern. It's about how everything is meaningless and unfulfilling in life without God. Und es beschreibt einfach, wie alles einfach total bedeutungslos und unerfüllend ist ohne Gott. So, open with me shortly here to Ecclesiastes chapter 4. Und gehen wir mal hin zum Prediger, Kapitel 4. It's always good to open the word every service. Es ist immer gut, das Wort auch im Gottesdienst zu öffnen. Faith comes by hearing, and hearing comes by the word of God. Glaube kommt aus der Verkündigung oder anders gesprochen dem Hören des Wortes Gottes. So if you're there with me, chapter 4, verse 9 and 10. Schauen wir mal, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Two are better than one. Zwei haben es besser als einer allein. Because they have a good return for their work. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. If one falls down, his friend can help him up. Wenn einer hinfällt, kann der andere ihm aufhelfen. But pity the man who has no one to help him up. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm wieder aufhilft. And whether it's friendships or relationships or marriage, the common message here is that two are better than one. Ob es nun Freundschaft oder sonst irgendwie Beziehungen, Partnerschaften oder gar eben Ehe ist, es geht hier einfach um den Punkt: Zwei sind besser als einer. Man was not meant to be alone. Genesis 2:18. Der Mensch ist nicht gedacht dazu, alleine zu sein. Aber wir finden das bereits im ersten Buch Mose. They have a good return or reward for their work. Sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. I get this. Relationships are far more fulfilling than any other aspect of life. This is the reward. This is the return. Beziehungen sind viel erfüllender als alles andere im Leben. Und darin liegt der Lohn. God made us for relationship with him. Gott hat uns gemacht für Beziehungen mit ihm. For relationships with others. Und für Beziehungen miteinander. And as Mike mentioned, relationships are the only thing we take to heaven. Und wie Pastor Mike bereits erwähnt hat, die Beziehung ist einfach das Einzige, was wir dann mit in den Himmel nehmen können. Let's skip to verse 12 there. Gehen wir weiter zum Vers 12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen, niedergeschlagen werden. A cord of three strands is not broken. Ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. What is this third strand? Was ist denn da dieser dritte Strick im Seil? God is the third strand. Gott ist der dritte Strick, der sich zu dem Seil verbindet. Whether there's two guy friends, ob das jetzt nun zwei Männer sind, die eine Männerfreundschaft haben, girls that are friends, oder zwei Freundinnen miteinander, or it's a marriage relationship, oder ob es eine Ehebeziehung ist, dramatically strengthened when God is the third strand. Es macht einfach einen dramatischen Unterschied, wenn Gott einfach der dritte Strick in diesem geknüpften Seil ist. In fact, the potential of doing life together, connected to an unlimited God. Und das Potenzial, einfach Leben gemeinsam zu gestalten und das verbunden mit einem grenzenlosen Gott. As I said last week, is only limited by us. Wie ich bereits letzte Woche dargestellt habe, die Grenzen liegen da eigentlich nur bei uns. And you are as close to God as you choose to be. Und du kannst genau so nahe Gott sein, wie du es dir erwählst. Yeah, you are as close to God as you choose to be. Du kannst wirklich so nahe bei Gott sein, wie du es für dich entscheidest. And this closeness can come through this vessel of a life group. Und durch das Mittel dieser life group kann einfach diese Nähe zu Gott entstehen. Back to the men and women. Kommen wir mal zurück zu Männern und Frauen. That we're different. Also wir haben gesagt und schon erkannt, wir sind unterschiedlich. Relationally or relationship oriented. Frauen sind eher beziehungsorientiert. And so these life groups are a great place for these relationships to be cultivated. Und es sind Life Groups einfach großartige Plätze, auf dass diese Beziehungen da kultiviert werden können. And guys were task oriented, were challenge oriented. Und Männer sind eher aufgabenorientiert, sie suchen die Herausforderung. So your challenge tonight is to commit to one of these 7-week life groups. Und so ist die Herausforderung für euch heute Abend, dass ihr euch einfach da einmal reingibt in solche Life Groups, die wir anbieten können für euch. Your challenge is to complete this task. Die Aufgabe ist eine solche, das richtig 7-wöchige, einfach einmal zu erleben und abzuschließen. Now what you're about to see here is several people whose lives have been impacted by being part of a life group. Was ihr da gesehen habt, waren verschiedene Leute, deren Leben einfach beeinflusst wurde und total verwandelt wurde durch die Teilnahme an Life Groups. And I really hope this inspires you to become part of one. Und ich hoffe, dass euch das auch einfach inspiriert, selbst ein Teil davon zu sein. That's beautiful. Das ist einfach wunderschön. Let's give the Lord a hand for what he has done in their lives. Lasst einfach einen Applaus geben dem Herrn für das, was er gewirkt hat. And let's pray together. Und beten wir gemeinsam. Abba, Father. Papa, Vater. We're so grateful that you have created us for relationships. Wir sind so dankbar, dass du uns für Beziehungen geschaffen hast. Relationship with other people here on earth. Beziehungen mit anderen Menschen hier auf der Erde. And above all, a personal relationship with you. Und mehr als alles andere aber dann auch die Beziehung mit dir. God, we praise your name for the impact that you have had in these people's lives. Gott, wir preisen dich einfach für diesen starken Einfluss, den du in dem Leben von diesen Menschen gehabt hast. It's so beautiful. Und hast, es ist so wunderschön. And it's a testament to your power of how you can change people's hearts and change people's lives. Und es ist einfach ein Zeugnis für deine Macht, für deine Fähigkeit, das Leben von Menschen zu verwandeln. God, I pray that those who are already involved in these life groups. Und Vater, ich bitte darum, dass die bereits in life groups involviert sind, would not become complacent, dass sie sich nicht bequem machen, but would continue to dig deeper with you, sondern vielmehr einfach weitergehen und noch viel tiefer in eine Beziehung mit dir einsteigen. And for those who aren't involved yet, und für die da noch nicht irgendwie eingebunden sind, who may think they don't have enough time, vielleicht die denken, na, dafür habe ich nicht genügend Zeit, or they may not fit in, und die denken, na ja, irgendwie passe ich dann nirgendwo rein. God, that you would encourage them. Dass du sie ermutigst, Vater. That you would lift them up. Dass du sie einfach erhebst. That you would challenge them. Dass du sie herausforderst. That you would speak to their hearts through this service. Und dass du einfach zu ihren Herzen sprichst durch diesen Gottesdienst. That as we have seen, God, you meet people, you meet us where we are in life. Und das haben wir bereits gesehen, Vater, dass du uns einfach dort triffst, wo wir stehen im Leben. And you carry us through this adventure. Und du kriegst uns durch dieses Abenteuer des Lebens. Thank you, Jesus. Dafür danken wir dir, Jesus. We praise your name. Und wir preisen deinen Namen. Amen. Amen.